1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So Leute, mit 2 Minuten Verspätung sind wir da und melden uns. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wie immer dienstags eine freie Themennacht. Wer gerne mit mir reden möchte, hier live bei 1 Live und im WDR Fernsehen, der muss diese Nummer hier wählen. 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Bitte schreibt in die Mail kurz euer Thema rein und eure Telefonnummer, dann kann die Sache am besten und schnell bearbeitet werden. So, die erste Anruferin heute Nacht ist 25 Jahre alt und heißt Alexandra. Hallo. Schönen guten Morgen. Hi. Alexandra. Ja, über was reden wir beide? Ja, ich habe einen Stalker. Du hast einen Stalker? Richtig. Das ist weniger lustig. Das finde ich auch. Das geht jetzt seit 3 Wochen ungefähr so. Mhm. Es ist mir erst gar nicht so richtig aufgefallen, aber mir ist ständig einer hinterhergefahren, wenn ich von der Arbeit nach Hause gefahren bin. Mhm. Und das ist teilweise auch relativ spät. Ja. Ja, und es wurde mir halt dann irgendwann bewusst, dass das kein Zufall mehr ist. Und ich bin dann auch mal, als ich nach Hause gefahren bin, extra noch einmal um den Block gefahren und so. Und es fuhr immer dasselbe Auto hinter dir her? Ja, wobei das immer einen ziemlichen Abstand hatte. Also ich kann jetzt nicht sagen, was für ein Auto es ist. Konntest du im Rückspiegel erkennen, ob du die Person erkennen konntest? Nee. Das nicht? Nee, dazu war der Abstand immer zu groß. Und das ist bis heute so? Ja, das ist ging jetzt schon ein paar Mal so. Und mittlerweile finde ich es schon, weiß ich nicht, es macht mir schon Angst. Also das Stalken zeigt sich darin, dass diese Person immer hinter dir herfährt, wenn du von der Arbeit kommst? Unter anderem. Was noch? Ich hatte jetzt auch schon mehrere Mailbox-Nachrichten auf meinem Handy. Dann ruft mich jemand mit unterdrückter Nummer nachts um 4 Uhr oder so, also wenn jeder normale Mensch schläft, ruft derjenige mich an und spricht sehr obszöne Dinge auf meine Mailbox. Ach so. Ja. Zum Beispiel? Ja, das fängt an mit Stöhnen, sagt, dass er gerade masturbiert, dass er Fotos von mir machen wird, wenn ich zur Arbeit fahre. Mhm. Ja, solche Dinge halt. Geht es denn nicht irgendwie, dass du doch so fährst, dass du ihn dann doch mal erkennst, wer hinterm Steuer sitzt? Ich wüsste nicht wie. Der ganze Weg geht fast nur geradeaus. Mhm. Also es gibt keine Ampel? Wo man anhalten muss? Habe ich jetzt noch... Ja, doch, gibt's schon. Aber ich hab fahr doch mal einfach so rein tricktechnisch, dass ihr irgendwann an einer Ampel steht. Und fahr so. Fährst du immer im Dunkeln nach Hause? Fast immer, ja. Ab wann taucht dieser Mensch denn auf? Hier ist deine Arbeitsstätte oder Stelle. Dein Auto steht auf einem Parkplatz. Ja, ja? Richtig. Du gehst auf den Parkplatz und ab wann taucht das Auto auf, das dich verfolgt? Ja, das ist unterschiedlich. Das ist war schon mal direkt, als ich losgefahren bin. Aber das bedeutet ja, dass er dann auf dem... Gibt es bei euch einen Firmenparkplatz? Nee, also da kann jeder parken. Ja. So ein direkter Firmenparkplatz ist das nicht. Aber das würde ja bedeuten, dass dieser Mann auf diesem Parkplatz auf dich wartet. Oder in unmittelbarer Nähe dieses Parkplatzes. Richtig. Du parkst immer auf diesem Gelände. Richtig. Ja. So. Das heißt, du hast eine Autonummer zum Beispiel. Das ist ja schon mal ganz gut. Das ist schon mal ein wichtiger Hinweis. Ja, die könnte ich natürlich theoretisch aufschreiben. Nein, ich wundere mich, dass du es noch nicht gemacht hast nach 3 Wochen. Ja, ich kann ja nicht von jedem die Autonummer aufschreiben. Das wie von jedem? Ich meine, es ist immer derselbe Wagen, der dich verfolgt. Ja, ja, klar. Aber wenn er so viel Abstand hält, kann ich ja nicht genau sehen, was für ein Nummernschild der hat. Ja gut, aber da gibt es doch irgendwelche Tricks, dass, wie gesagt, eine ich mache immer schnell, dass ich da wegkomme. Verstehe. Also verstehe. Mir ist da nicht so wohl bei, wenn ich dann noch wacht und sage, ja komm, fahr mal ein bisschen näher ran, ne, damit ich mal gucken kann, wer da drin sitzt. Mhm. Aber du könntest ja mal jemanden mitnehmen, der hinten sitzt und diese Aufgaben übernimmt. Das wäre eine gute Idee. Ne? Aber das Problem ist, dass ich ja immer bis relativ spät abends arbeite. Mhm. Und wen soll ich dann da reinsetzen? Ja, ich kenne ja deinen Bekanntenkreis nicht, wer das vielleicht macht für dich. Aber jetzt noch eine andere Frage. Hast du irgendeine Spekulation, wer es eventuell sein könnte? Nee, ich habe keine Überhaupt Ahnung. Nicht. Ich kenne die Stimme nicht, ich weiß nicht, woher derjenige mich kennen könnte. Es gibt keinen Ex, der Zorn auf dich hat? Doch, sicherlich, aber kein Ex mit einer solchen Stimme und kein Ex, dem ich das zutrauen würde. Mhm. Kein Arbeitskollegen, der dir irgendwie nachstellt? Nee, das glaube ich nicht. Bist du auch schon mal im Hellen nach Hause gefahren und dieses Auto hat dich verfolgt? Nee. Das ist mir noch nie aufgefallen. Immer nur, wenn es dunkel ist? Ja. Wenn es dunkel ist, ist es ja schwierig, das Auto überhaupt zu erkennen. Woran erkennst du, dass es sich um dieses Auto handelt, was du gerade beschrieben hast? Ich habe einen Arbeitsweg, der über 30 Kilometer ist. Mhm. Und es fällt einem schon irgendwann auf, wenn die ganze Zeit die gleichen Scheinwerfer hinter einem her sind. Es kann sich nicht um einen Zufall handeln. Ich wage es zu bezweifeln. Also am Anfang dachte ich das noch, aber ich muss jetzt ein paar Mal abbiegen, wenn ich von der Autobahn runterfahre. Und das Auto ist immer dabei? Das Auto ist immer dabei. Das kann kein Zufall sein. Kannst du den Autotyp benennen oder kannst du den nicht sehen? Ich kann den nicht sehen. Hm. Wie weit fährt er dann bis zu dir mit nach Hause? Der fährt dann, also er biegt nicht da in die Straße ein, wo ich parke, ja, sondern fährt dann vorbei. Ja. Und Anrufe und diese Stöhnereien und diese richtig. Äußerungen. Ja, da muss was passieren, ne? Ja, richtig. Da muss was passieren. Ich bin relativ unwohl, wenn ich zu meinem Auto gehe und befürchten muss, dass irgendwo in irgendeinem Auto oder hinter irgendeinem Fenster jemand sitzt. Absolut. Ich finde das auch schon gruselig, die Vorstellung, wenn ich mich in dich hineinversetze, du gehst auf diesen Parkplatz, es ist finster. Und du weißt, irgendwo beobachtet mich jetzt jemand, der dann auch gleich losfährt, wenn ich losfahre. Richtig, ja, das ist wie im Horrorfilm. Wenn du zu große Angst hast, und ich würde es dir wirklich in dem Fall empfehlen, geh zur Polizei, schilder den Sachverhalt, mal gucken, was die machen. Ja, das habe ich mich nämlich auch dann gefragt, ob die überhaupt irgendwas machen können. Ja, es gibt ja nur ein neues Gesetz in Sachen Stalking und da kann man mehr machen, als man früher machen konnte. Das heißt, auch wenn ich denjenigen gar nicht kenne und keine Vermutung habe, wer es ist? Ja, genau. Können die aktiv werden, unter Umständen. Ah, sehr gut zu wissen. Also auf jeden Fall würde ich mich bei der Polizei beraten lassen und den Fall genauso schildern. Vielleicht hängen die sich mal irgendwie mit an dich dran oder es kommt, ich weiß nicht, was die machen. Wollen wir es gar nicht groß verraten, was da möglich wäre. Ja. Und man kommt der Sache näher. Ja, das wäre auf jeden Fall schon mal gut. Denn das ist zermürbend, ne? Wenn man so etwas vielleicht über einen noch längeren Zeitraum dann mitbekommt. Ja, richtig. Also ich meine, jetzt im Moment ist es ja noch ganz frisch, aber jetzt finde ich es schon belastend und etwas erdrückend, nirgendwo mehr hingehen zu können, ohne beobachtet zu werden, also beziehungsweise ohne das Gefühl zu haben, beobachtet zu werden. Genau, ja. Ob es dann wirklich ist, weiß ich ja nicht, aber es hörte sich auch nicht nach Scherz an. Mhm. Und das mit dem Verfolgen finde ich auch jetzt nicht mehr scherzhaft oder so. Nee, natürlich nicht. Auch die Situation, wenn du dann zu Hause vorfährst, irgendwann könnte er ja vielleicht doch mal hinter dir herfahren, in deine Straße rein. Und was dann, ne? Richtig. Mhm. Also geh zur Polizei. Okay. Morgen gleich. Ja, mache ich. Ja, viel Glück. Danke. Meine Liebe, Alexandra. Auf dass die Sache sich bald auflöst. Ja, danke schön. Alles Gute. Okay, tschüss. Tschüss. 0800 220 5050, das ist unsere Telefonnummer für heute und ich sage euch jetzt mal das Thema für morgen. Morgen heißt unser Thema verwirklichte Träume. Und ich frage euch, wer von euch hat seinen ganz großen Traum verwirklicht? Habt ihr zum Beispiel beruflich was Besonderes erreicht oder habt ihr euch materiell einen ganz großen Wunsch erfüllt? Oder habt ihr vielleicht eine sehr ausgefallene Reise gemacht, dass das immer so eine große Sache war, von der ihr geträumt habt. Oder hat sich vielleicht auch ein riesiger Liebestraum für euch erfüllt. Also verwirklichte Träume, das ist morgen unser Thema. Wer mir von seinem verwirklichten Traum, was immer das auch sein mag, erzählen möchte, bitte morgen ab 0 Uhr anrufen. Während der Sendung natürlich geht das auch. Oder rund um die Uhr mailen domian@wdr.de. Verwirklichte Träume, das ist unser Thema morgen. So, heute geht's weiter mit der freien Themennacht. Und hier ist Michelle, 29. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Michelle, schön, dass du da bist. Danke. Um was geht's bei dir? Ja, und zwar rufe ich an, weil ich heute wirklich fast von der Couch gefallen bin. Was ist geschehen? Ich rufe an zum Fall Roman Polanski und wie sich diverse Prominente dazu geäußert haben. Ja. Ob es jetzt nur die Ochsenknecht-Rotznase sind, Entschuldigung, wenn ich es jetzt mal so sage, oder ein Claude Oliver Rudolph, die glattwegs in die Kameras gesagt haben, naja, ist ja 30 Jahre her, ne? Da soll man mal die Kirche im Dorf lassen, beziehungsweise, naja, der alte Mann ist ja jetzt 75. Hm. Ich fand das so schrecklich und so erniedrigend und auch verachtend, sämtlichen Opfern sexuellen Missbrauchs gegenüber. Ich habe mich hier so aufgeregt. Ja. Dieser Typ hat ein Kind missbraucht. Genau, ich wollte mal gerade sagen, vielleicht so die ganz junge Generation weiß das natürlich nicht mehr, was damals passiert ist. Vielleicht erklärst du mal kurz in ein paar Sätzen, was, also Roman Polanski, weltberühmter Regisseur, hoch ausgezeichnet, hat Folgendes getan. Vielleicht oder wird folgender Tat beschuldigt. Vielleicht erzählst du es kurz. Ja, also er hat wohl vor 30 Jahren ein damals 13-jähriges Mädchen unter Drogen und Alkohol gesetzt und hat dieses Mädchen vergewaltigt. In Amerika? Mhm. Er ist festgenommen worden, ja. Und dieser Typ hat gestanden. Ja. Und naja, den hat man halt eben auf Kaution freigelassen, weil man sich dann gedacht hat, das ist ein Prominenter, ja. Der wird schon nicht abhauen, und der ist abgehauen, und zwar nach Frankreich vor über 30 Jahren. Und er lebt dort seit über 30 Jahren in Frankreich? Ich meine ja, dass er dort lebt. Und das war jetzt wohl ein Festival, wo er ausgezeichnet werden sollte. Ich glaube, in der Schweiz. So war es, ja, genau. Und da gibt es ja Auslieferungsabkommen. Und er ist dort eingeflogen und ist dort hops genommen worden. Ja. Was vollkommen richtig ist, ne? Ja. Und ja. Du bist sehr empört darüber, dass... Also es gibt nun wirklich, du hast in der Tat recht, viele prominente Leute. Auch die Ochsenknecht-Jungs, das hat mich heute auch sehr erstaunt, als ich das gesehen habe, dass die in die Richtung sprechen, das ist die Sache ist verjährt, das Opfer hat Herrn Polanski vergeben und die Sache ist damit nun auch dann mal gut nach 30 Jahren. Also hallo, wo sind wir? Also wie oft habe ich bei dir schon gehört von Opfern sexuellen Missbrauchs? Mhm. Das ist doch nicht nach 2 Tagen erledigt. Mhm. Ich glaube, so etwas vergisst man doch nie in seinem Leben. Und da kann man doch nicht sagen, naja, aber der große Roman Polanski, der Typ ist ein Kinderschänder. Punkt, Ende, aus. Ja. Und es interessiert mich überhaupt nicht, wie viele Preise der hat. Ja. Der ist abgehauen. Also hat er anscheinend auch gar kein Schuldbewusstsein. Ich habe heute in einigen Kommentaren gelesen, so in den Zeitungen, in den Feuilletons auch, dass man sagte, natürlich, die Tat ist verwerflich. Aber dem gegenüber muss man stellen, dass er 30 Jahre unbescholten sich verhalten hat, dass er ein großes Lebenswerk vorzuweisen hat und wie gesagt, dass es eben 30 Jahre her ist und dass das Opfer ihm vergeben hat. Ja, um Gottes Willen. Wo sind wir denn? Also das ist ja ungefähr so, als würde ich jetzt sagen, ja, also Hitler hat vor über 60 Jahren Millionen Menschen umgebracht, aber hey, ist ja nur 60 Jahre her, können Sie ihn ja verzeihen. Ist ja vielleicht auch so ein ganz sympathischer Zeitgenosse. Also was ist denn das für ein Maß? Okay, ist also vollkommen egal. Deine Kritik an dem Maß teile ich auch. Den Vergleich mit dem Hitler stellen wir mal zur Seite. Das ist immer sehr, sehr problematisch, da diese Vergleiche zu ziehen. Aber Michelle, ich bin deiner Auffassung. Ich verstehe auch überhaupt nicht die Empörung der Kulturträger, sagen wir es mal so. Ja, ich finde auch, wenn der Mann ausgeliefert wird nach Amerika, dann steht er verdammt nochmal jetzt eben vor Gericht für eine Tat, die, und wenn es auch 30 Jahre her ist, die er damals begangen hat, er ist abgehauen, es ist ein Flüchtiger. Ja, also, wie gesagt, ich wollte das nur mal sagen, weil ich das so schrecklich fand, weil ich denke, jedes Kind oder jede erwachsene Frau oder auch Männer, passiert ja nur auch Männer, die müssen sich doch nochmal in den Arsch getreten, Entschuldigung, wenn ich jetzt sozusagen in den Arsch getreten fühlen, wenn die so etwas hören. Ich habe das heute schon verfolgt, aber nun auch nicht jede Einzelheit und jede Stimme. Gibt es einen Prominenten eigentlich in Deutschland, auch aus dem Bereich der Schauspielerei, der sagt, ja, das findet er richtig, dass Polanski ausgeliefert wird? Also ich glaube, ich habe die Kollegen von RTL gesehen, wo das gesendet wurde. Und da hat, glaube ich, eine Sophie Schütt. Sophie Schütt. Ja. Die hat dann wohl gesagt, er hat ein Verbrechen begangen und Verbrechen ist Verbrechen, das verjährt nicht. Ja, das ist doch war aber auch die einzige. Eine gute Stellungnahme. Sophie Schütt, sehr geschätzte Kollegin, sehr nette Person, die auch schon mal bei uns hier zu Gast war. Ich bin deiner Meinung und ich hoffe, dass er ausgeliefert wird und dass ein neues Gerichtsverfahren dann aufgerollt wird. Ja, und dann geht er hoffentlich bis ans Ende seines Lebens. Ein amerikanischer Knast ist ja nun nicht so schön. Ja, 4 Jahre stehen, glaube ich, würden dann wahrscheinlich für ihn anstehen oder so etwas. Der Mann ist 75 Jahre alt. Oder so, Anfang, Mitte 70? Ja, ich glaube 75 ist der. Ja. Hm. Ja, aber er hat 30 Jahre lang wahrscheinlich in Saus und Braus gelebt. Wahrscheinlich. Und war 30 Jahre auf der Flucht und ist nicht nach Amerika eingereist, aus Angst vor dem Knast. Ja. Okay, klare Meinungsäußerung von dir, klares Statement von mir. Gut. Wir beobachten, wir beobachten die Sache. Alles klar. Okay. Dankeschön, dass du angerufen hast. Tschüss. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, 0800 220 50 50. Ich bin verbunden mit Martin. Martin ist 25. Hallo Martin. Ja, hallo Domian. Martin, schön, dass du auch da bist. Um was geht's? Ja, ich wurde letzte Woche, habe ich Mitgliedsantrag für die Piratenpartei abgeschickt. Ah, guck. Ja, und ich war jetzt im Wahlkampf auch schon aktiv, so kurz vor der Wahl noch. Das finde ich jetzt sehr spannend. Jetzt will ich gleich mal die Gelegenheit nutzen. Das ging ja ziemlich durch die Presse, so die letzten Wochen, die Piratenpartei. Erklär uns mal ein bisschen, erzähl uns mal ein bisschen was über die Partei. Die Piratenpartei, der Gedanke stammt ja aus Schweden. Bist du auch aus Schweden? Ich bin nicht aus Schweden, nee. Aber die Partei an sich entstand in... Woher bist du denn? Ich bin aus Bad Württemberg. Also, aber du hast so ein Dialekt, das klingt so, als kennst du auch von irgendwo anders. Nee, definitiv nicht. Definitiv nicht, Entschuldige, das habe ich jetzt falsch aufgefasst. Ja, ist auch völlig wurscht. Aber der ursprüngliche Gedanke kommt aus Schweden. Die Partei in Deutschland wurde in Berlin gegründet. Ja. Vor 3 Jahren. Ja. Und die Gründung damals in Schweden, also da sind sie ja im Parlament vertreten, wir haben auch einen Abgeordneten im EU-Parlament, war damals die File-Sharing-Gesetze. Die was? Die File-Sharing-Gesetze, die Pirateriegesetze, ja, die unter anderem in Schweden auch die Privatkopie verboten haben. Ja. Und da, also auch private Sicherheitskopien. Gehen wir vielleicht mal nicht so weit in die Historie nach Schweden. Mal so die ganz, ja, das ganz normale Frage. Eigentlich. Genau, die ganz normale Frage. Was will die Partei in Deutschland? Die Partei in Deutschland will Bürgerrechte stärken. Ist ja nun gar nichts Neues, ne? Das ist nichts Neues. Nee, das fordern alle Parteien. Ja. Die FDP hat es auch in ihr Programm übernommen. Ja. Mal wieder. Also das ist vermutlich auch der Piratenpartei arg zu verdanken. Mhm. Also gut, das reicht ja noch nicht aus, um eine Partei zu gründen, dass man die Bürgerrechte stärken. Nee, was will die Partei noch? Die Partei stammt aus dem Internet. Mhm. Also die Partei steht dafür, dass alles, was jetzt durch die neue Kommunikationstechnik. Jetzt habe ich mich verhaspelt. Entschuldigung. Ach, nichts, weiß nicht. Das ist auch aufregend. Also ich habe das so grob mitbekommen, dass sie sich vehement gegen Online-Durchsuchungen aussprechen. Ja, Online-Durchsuchungen, Vorratsdatenspeicherung. Genau, und die Privatsphäre halt im Internet halt auch unbedingt schützen wollen. Ja, die muss im Internet auch gewahrt werden. Ja. Denn das Internet wächst immer mehr in alle Lebensbereiche herein. Ja. Und die informationelle Selbstbestimmung der Bürger wird in dem Kontext immer wichtiger. Hm. Was sagt denn die Piratenpartei dazu, dass das Internet eben auch zunehmend von Kriminellen und Schwerstkriminellen genutzt wird und ausgenutzt wird? Das mag so sein. Oder Terroristen auch. Aber nicht unbedingt. Ja, es ist einfach ein Kommunikationsmedium. Früher habe Terroristen telefoniert oder Briefe geschrieben oder was auch immer oder sich getroffen. Und das Internet ist einfach ein Kommunikationsmedium. Okay, das war noch keine... Allerdings muss man beachten, dass das Internet auch jetzt schon und eigentlich noch nie ein rechtsfreier Raum war. Mhm. Das wird von den Politikern immer oft behauptet. Mhm. Wenn es geht, Überwachung durchzusetzen oder anderes. Was fordern denn die Piraten? Die Piraten fordern Anwendung bestehender Gesetze. Mhm. Und also die Piraten sagen, die Gesetze, die wir haben, in Sachen auch Online-Durchsuchung oder Internet, die reichen aus? Die sind zum Teil völlig ausreichend, ja. Okay, so, das ist jetzt ein Aspekt. Hat die Piratenpartei zu anderen politischen Themen auch eine Meinung? Oder ist ja, die Piratenpartei fordert zum Beispiel ein transparenter Staat. Also ein Motto der Piratenpartei ist eben Privatsphäre der Bürgerschütze, aber gleichzeitig den Staat transparent machen. Sei es ein transparentes Verwaltungswesen. Hört sich gut an, kann man sich aber nicht drunter vorstellen. Was sagt die Piratenpartei, ich sag mal, zu Afghanistan? Zu Afghanistan hat die Partei jetzt noch keine offizielle Parteimeinung. Ah, verstehe. Also es ist schon eine im Moment noch monothematische Partei. Ist das richtig? Nicht monothematisch, aber noch nicht allthematisch. Hältst du es allerdings jetzt nach der Wahl bildet sich vermehrt AGs, um andere Themengruppe zu füllen. Ah, ja. Also es ist hochaktiv. Das kann durchaus sein, dass wir bei der nächsten Bundestagswahl es ebenfalls mit dieser Partei zu tun haben. Definitiv. Die aber dann auch schon viele andere Themenfelder besetzt hat. Ja, die wird dann definitiv stärker aufgestellt sein. Es gab ja sogar schon im Fernsehen vorige Woche von einigen Fachleuten so den Vergleich, dass die Piraten das jetzt sein könnten, was in den 80er Jahren die Grünen waren. Ja. Sogar mit einem höheren Wahlergebnis bei der ersten Bundestagswahl. Ja, genau. Die Grüne hatte 1980 1,5% und die Piraten jetzt 2,0%. Ja, genau. Viele junge Leute wählen. Ja, von den 18- bis 24-Jährigen 10%. Mhm. Okay, also dieses eine Thema, was du angesprochen hast, Stichwort Internet, Online-Durchsuchung und so etwas, ist ein wichtiges Thema, aber da müssen dann halt noch viele andere Sachen auch dazukommen, um attraktiv zu werden. Auch dem ist sich die Partei auch bewusst. Allerdings setzt sich die Partei ist sehr ehrlich, was jetzt die Aufnahme neuer Themen anbelangt. Mhm. Also ein Grundsatz der Partei ist, wir sagen nichts zu Themen, von denen wir keine Ahnung haben. Das ist schon mal ein sehr guter Grundsatz. Da sollten viele sich eine Scheibe von abschneiden. Ja, sehr viele Parteien sollten sich davon was abschneiden. Also du bist jetzt Mitglied und bist auch aktiv dabei und möchtest weiter am Aufbau teilnehmen. Ich bin bald offiziell Mitglied. Im Moment ist nur der Mitgliederbeitrag abgeschickt. Das sind ja... Ach so. Also die Mitgliederzahl explodiere ja und die Bürokratie kommt jetzt noch nicht hinterher. Aber eigentlich bin ich Mitglied. Die Piraten sind auch sehr offen. Also es werden ja überall Piratenstammtische abgehalten und jeder kann da sich einbringen. Ja. Nichtmitglieder haben dann halt kein Stimmrecht, aber jeder darf hin und sich einbringen. Und du hast schon die Absicht, da demnächst mehr mitzumischen? Ich werde da mehr mitmischen. Ja. Ja, interessant. Kleine Statement, kleine Informationen zu dieser Partei, die immer wieder ist aufgetaucht, dass viele Leute wussten noch gar nicht genau, was sie ist. Ist ja auch noch schwierig, wenn man so ganz klein ist und ganz jung anfängt. Ja, aber mir wachsen, kommen immer neue Mitglieder, genau, die Kompetenz erweitern sich und man wird von der Partei noch viel hören. Wir sind gespannt, Martin. Ich danke für deinen Anruf. Ich danke dir auch, mit dir gesprochen zu haben. Sehr gerne. Alles Gute. Tschüss. Dir auch. Tschüss. Ciao. Und hier ist Thorsten. Thorsten ist 24. Hallo, Thorsten. Hallo, Domian. Thorsten, du klingst aber so mit schwerer Stimme. Ja, gut. Was ist los? Mir geht's nicht so ganz so toll. Mein Vater ist am 24.05. gestorben, plötzlich. Ja. Herztod, plötzlich Herztod, Herzstillstand, haben die Ärzte von Obduktionen mitgeteilt hier und alles. Wir haben Landwirtschaft. Wo ist das denn passiert? 3 Kilometer von uns zu Hause entfernt. Der war mit einem Roller unterwegs. Mit was war er unterwegs? Ein Roller. Ein Roller? Mhm. Ja, von meiner Schwester. Die hat ihren Roller gehabt, hat Führerschein jetzt schon da einen Verlang gehabt, Auto. Mhm. Der stand bloß rum und der hat gesagt, ich fahre den jetzt mal, guck mal ein bisschen rund. Mhm. Und was ich erfahren habe, war, er ist auch unterwegs, hat wo angehalten, der Roller auf richtig hingestellt, dass er stand, ist wohl dann schlecht geworden und in den Graben reingefallen. Er war sofort tot. Also er hat nicht gelitten, nichts. Ja, wie lange hat er da gelegen, bis jemand ihn gefunden hat? 1,5 Stunden. Ja, und wer hat ihn denn gefunden? Guter Freund von meinem Vater. Der war Jäger, hat da geguckt, wo kann er jetzt nächste Zeit schießen, hier im Bock und alles. Und guckt dann im Fernseher durch die Gegend und sieht dann plötzlich einen Roller stehen und denkt sich, oh, den kenne ich irgendwoher. Naja, und dann ist er hingegangen und hat dann das traurige Ereignis gesehen, dass sein Vater verstorben war. Na klar. Ja. Ich war natürlich nicht zu Hause, wohnte zu dem Zeitpunkt noch im Dorf. Wir sind ja so ein kleines Dörfchen hier mit 800 Leuten, wohnte direkt da. Und da flotten, die kamen da vorbei, abends noch so ein Seelensorger und plötzlich ruft mich meine Schwester an, ich lieg da schon seit einer Stunde im Bett, hatte Frühschicht, 8 Uhr. Also es gibt eine Schwester noch? Ich habe noch eine Schwester. Und dann kam der Seelsorger und die Polizei und haben euch das gesagt, was geschehen ist. Ja, klar. Und ich wusste es ja, ich war ja nicht da. Und ich wurde informiert. Und plötzlich rufte mich an, kurz nach 11, liege eine Stunde im Bett am Schlafen, schon eine gute Stunde. Mhm. Und dann war ich nicht so wieder hoch, wegen Frühstücken, musste ich duschen, musste alles anziehen, dass ich 8 Uhr anfangen konnte. Und erstmal dann stand ich da und dann sagte die zu mir, ja, was stimmt hier nicht? Hab mich erstmal alarmiert. Mhm. Hörte ich plötzlich noch im Hintergrund, wie meine Oma hochkam und sagte, Papa ist tot. Dein Vater war ein gesunder 48. Mann. Ja, der war 48 Jahre alt, gesunder Mann. Ja. Er war so ein Gelegenheitsraucher, entweder Stammtisch, Schützenfest, Geburtstag und so. Also sonntags, wo man eine Zigarette, wenn er spazieren gegangen ist. Ja. Jetzt sagst du, deine Eltern haben Landwirtschaft. Die haben noch Landwirtschaft, so ein Riesenbetrieb mit 60 Kühen. Also war der Vater Vollzeitlandwirt. Genau, Vollzeitlandwirt, selbstständig. Mein Opa hat den Betrieb aufgebaut, er hat ihn übernommen ganz. Wie funktioniert das jetzt weiter allein auf dem Hof, wo der Vater nicht da ist? Sag ich mal so, die Arbeit muss irgendwie gehen. Wer macht die Arbeit? Wenn ich Zeit habe, wenn ich zum Beispiel Spätschicht habe und Nachtschicht. Was machst du eigentlich vom Beruf? Ich bin Bäcker. Du bist Bäcker, na gut, das ist auch ein harter Job. Und dann nebenher noch Landwirtschaft machen, ist natürlich klar, heftig. Ich arbeite in einer Firma, die Kuchen produziert, habe ja noch den Meisterbrief gemacht, bevor das passierte. Mhm. Und wie war denn dein Verhältnis zu deinem Vater? Sehr gut, er hat mich immer unterstützt. Ich habe alles für ihn getan. Er hat auch alles für mich getan. Mhm. Als dann, wo ich ankam und gesagt habe, hier, kam direkt aus dem Osnabrücker Bereich in Niedersachsen, Landkreis Osnabrück und kam direkt von der Meisterschule da zurück. Ja. Also umso schlimmer ist jetzt dieser Schicksalsschlag für dich und natürlich dann auch für deine Familie, für deine Mama und für die Schwester. Ja klar, mein Papas Schwester, die war auch natürlich da und die war auch fertig. Mhm. Wir waren ja alle leider davon schwer betroffen, so gesagt. Das war für uns alle eine schwere Zeit. Das war am 24.05., sagst du. Ja. Ist das passiert. Hast du heute schon so ein Gefühl, dass du überhaupt begriffen hast, dass dein Vater gestorben ist, oder kannst du es noch gar nicht glauben? Doch, ich hab das Gefühl dafür, aber die Doppelbelastung, die ich jetzt tragen muss hier für erstmal den Betrieb, dann auch meine Arbeit. Hm. Ich habe jetzt mal. Ginge das denn, dass du ganz von deiner Arbeit, dass du deine Arbeit kündigen könntest und ganz in den Betrieb von deinem Vater einsteigst? Ging das? Geht wohl, aber das schafft man nicht alleine. Mein Papa hat Unterstützung gehabt von dessen Vater, mein Opa, Oma. Aber nach dem Tod, die sind auch völlig fertig, die sind auch völlig niedergeschmettert davon, ja. Hm. Meine Mutter, hast du die ist ja auch fertig davon. Die sitzt teilweise noch da und weint sich die Augen aus. Mhm. Jede Nacht. Hast du denn so ein Händchen für Landwirtschaft? Macht dir das Spaß? Händchen, kann man nicht sagen. Gut, ich habe mitgeholfen damals als Junge. Du bist ja aufgewachsen darauf dann. Ein großes Händchen habe ich nicht dafür. Ist das eine Getreide, ist das eine Viehwirtschaft, die deine Eltern... Viehwirtschaft und Ackerlandwirtschaft. Also wie viele Tiere haben deine Eltern? Zum Zeitpunkt des Todes hatten wir 60 Kühe. Oh ja. Das ist schon eine ganze Menge. Wir haben auch Mastschweine gemacht und Bullenzucht. Also Mastschweine waren 200. Oh weia, das ist ja wirklich ein sehr großer Betrieb. Ein sehr großer Betrieb. Ja klar. Hast du Sorge, dass jetzt der ganze Betrieb vielleicht auseinanderbricht oder dass der nicht weitergeführt werden kann? Na klar. Der bricht auseinander schon bei uns, weil... Die Kühe wir haben schon knapp die Hälfte der Kühe wieder verkaufen müssen, weil wir haben gesagt, das bringt nichts mehr. Der Milchpreis ist im Keller für uns Landwirte, auf Deutsch gesagt, ja. Mhm. Das heißt, das ganze Leben hat sich dadurch radikal verändert und wird sich noch mehr verändern für dich, für deine Mutter eben auch. Ja klar, wir werden hier wohl weiter wohnen, aber wir haben, weil wir es aus dem Acker hatten, Getreide, Mais verwechseln lassen, Getreide dreschen. Getreide verkaufen, Mais verkaufen lassen. Du sagst, deine Mutter sitzt oft noch nachts und weint sehr viel. Die kommt sogar bei mir ins Zimmer rein und redet über Papa. Gut, das tut mir auch ganz schön weh, weil Aber das ist ja auch normal, dass sie so geschockt ist nach ein paar Monaten und dass sie so aus der Bahn geworfen wurde. Hat deine Mutter denn Hilfe? Ein paar Menschen, die ihr so ein wenig Unterstützung geben in diesem Trauerprozess? Ja, die Papas Freunde, die kommen ziemlich oft bei uns vorbei, wenn sie Zeit haben und alles. Die kommen vorbei und reden mit ihr. Die Schwester von meiner Mutter oder Bruder kommt alle 2 Tage auch vorbei bei uns und sieht, guckt hier, wie geht's dir? Ja. Wie planst du dich denn jetzt weiter zu verhalten, Thorsten? Also, was ich jetzt durchgezogen habe, war erstmal, dass wir das runterschrauben, den ganzen Betrieb jetzt bis Ende des Jahres, also alles ganz aufhören, Ackerflächen. Also alle Tiere auch verkaufen bis Ende des Jahres? Ja. Ja. Wir haben schon, es gibt ein Land mit Milchquoten, das heißt, so und so viele Liter dürfen wir bringen. Wir liegen mit 300.000 Liter, die wir eingetragen haben dafür. Wir haben jetzt schon, sagen wir mal, weil wir jetzt vor 2 Wochen habe ich das erledigt, 80.000 Liter streichen lassen, das haben wir verkauft. Ja. Wenn ihr alles verkauft habt, kann deine Mutter von dem Erlös dann zumindest leben? Leben? Wie kann von der leben? Weil Papa hatte Lebensversicherung auf seinen Namen, sagen wir so, für meine Mutter 2 Stück. Achso, das ist für mich, auch für mich und meine Schwester 1. Also materiell ist das abgesichert, das Ganze? Materiell ist es abgesichert. Wir werden hier weiter wohnen mit meiner Oma. Aber es ist eben, alles komplett anders als vorher. Das ist alles anders, wie wir müssten. Es fehlt uns ein wichtiges Stück bei uns ganz. Und das ist so 48 ist ja kein Alter. Und wenn er so aus dem Leben gerissen wurde, ist das natürlich hochtragisch. Aber du hast ja gerade gesagt, du hast auch noch eine Schwester, ne? Ja. Ja. Wie alt ist die? 19. Und der ist noch jung dann. Aber dass ihr beiden, du bist nur der Ältere und der Bruder, dass ihr beiden, so weit es irgend möglich ist, aber das werdet ihr auch tun, der Mutter beisteht. Na klar. Und auch für das beim Abwickeln jetzt helft, dass sie damit nicht so sehr belastet wird. Das ist ja schon alles belastend genug für sie. Ihre ganze Arbeitsidentität geht ja nun auch unter, dadurch, dass alles verkauft wird. Gut, wir haben große Arbeit, kann man nicht sagen. Der Stall, das wird automatisch gemacht durch Futteranlagen. Na gut, aber es ist halt ihr Betrieb und der ist dann weg irgendwann. Und das ist na klar, treffend. Ja, weiß ich. Meine Oma und Opa, die kommen auch nicht damit klar, dass es aufhört, aber die haben auch gesagt, wir können es nicht mehr. Und ich muss ja auch noch arbeiten. Ich habe entweder Frühschicht von Mitternacht bis 8 Uhr, dann kommt die zweite Nachtschicht, dann kommt... Also das ist eine belastende Sache, ist mir völlig klar, Thorsten. Also ja, klar. Ich kann dir nur sagen, aber ich habe auch keine Sorge, dass das anders läuft, dass du deiner Mutter sehr beistehst und jetzt halt sehr lange noch sehr intensiv an ihrer Seite bist. Das ausgesorgt haben wir ja, weil die Ackerflächen, das sind 120 Hektar, die wir haben, die werden verpachtet. Das ist ja auch schon mal sehr beruhigend, dass es finanziell ausgesorgt ist. Jetzt, weil Maschinenverkauf kommt auch noch alles später. Das heißt, Geld ist kein Problem mehr. Ja, also das ist jetzt eine Frage, alles das Herz, die Emotionen, da muss jetzt Beistand geleistet werden. Ich wünsche dir, dass du das gut schaffst, dass du deiner Mutter beistehst und deiner Familie und dass ihr das dann so einigermaßen gut abwickeln werdet. Ich wünsche dir, vor allen Dingen auch deiner Mutter, alles Gute und bestell schöne Grüße. Mach ich. Alles Gute, Thorsten. Auf Wiederhören. Ja. Tschüss. Ja, tschüss. Hier ist Eileen. Eileen, stimmt das? Ja, genau. Eileen. Sehr richtig. Schönen guten Morgen, Domian. Schönen guten Morgen, Eileen. 19 Jahre bist du alt. Ja, genau. Ich habe ein ganz anderes Thema. Und zwar habe ich, so wie du, eine sehr schöne Reise in diesem Jahr gemacht. Erzähl. Und zwar, ich habe in diesem Jahr Abitur gemacht. Ja. Und habe mir dann überlegt, du musst die Zeit irgendwie nutzen. Bis zum Studium musst du irgendwas machen. Absolut, muss man machen. Hinterher geht es nicht mehr. Ja, genau. Oder es ist viel schwieriger. Ja, auf jeden Fall. Und habe hin und her überlegt und habe mich dann entschlossen, mit meinem Auto durch Deutschland und das umgrenzend Europa zu fahren. Und ich bin dann 5 Wochen unterwegs gewesen, alleine. Alleine? Ja, genau. Ich wollte eigentlich jemanden mitnehmen, der ist aber kurz vorher abgesprungen. Ja. Dann habe ich gesagt, mache ich das alleine und bin 8500 Kilometer insgesamt gefahren. Also Mensch, du bist weiter gefahren als ich. Ja. Ich komme nur auf 7000. Naja. Also ich habe Sag mal die Route, wo du rumgefahren bist. Ja, ich habe in Schleswig-Holstein da habe ich angefangen ja. Und bin dann quasi also ein bisschen gegen den Uhrzeigersinn gefahren. Ja. Holland, also Amsterdam und dann Belgien, Brüssel und bin dann nochmal nach Deutschland rein, Köln, so ein bisschen zickzack rüber in Osten, mhm. dann quasi wieder zurück, Luxemburg und dann Frankreich ein bisschen, Schweiz, dann ging es halt in Osten rüber, Österreich bis Wien mhm. und dann sozusagen über Prag ging es dann wieder nach Hause. Also ich habe quasi ganz Deutschland so gesehen. Ja. Und das war unheimlich aufregend. Ich hatte auch kein Navi dabei. Also ich bin nur mit Karte und Kompass gefahren. Das ist ja toll. 19 Jahre sitzt Aileen allein im Auto. Genau. Und tuckert so durch Europa und genau. unsere angrenzenden Staaten ja, hier. Ja, genau so. Und das war unheimlich toll. Also ich bin immer mit Kompass gefahren und das war ganz klasse, wenn ich in einer großen Stadt war, Amsterdam zum Beispiel. Mit Kompass in Amsterdam, das ist ja auch schrill. Ja, genau, weil... Ich meine, man ist ja so mutig und so blauäugig und fährt einfach rein. Ja. Und dann ist Amsterdam riesig und furchtbar zu fahren. Ja. Und um da wieder rauszukommen, habe ich mich einfach an den Kompass gehalten und bin in eine Himmelsrichtung konsequent gefahren und war dann auch irgendwann wieder draußen. Also so ging das ungefähr. Wo hast du immer geschlafen? Ja, ich habe die Hälfte der Übernachtung in Jugendherbergen gemacht und die andere Hälfte habe ich im Auto übernachtet. Was hast du für ein Auto? Ich habe einen Hyundai Akzent, so einen kleinen Fünftürer. Und da kann man zur Not drin schlafen? Ja, wenn man die Beine ein bisschen einzieht. Ich bin nicht so groß. Ja. Wenn man die Beine ein bisschen einklappt, geht das auf der Rückbank ganz gut. Was war, wenn du sagen solltest, was war das der schönste Eindruck, den du erlebt hast während dieser Reise? Der schönste Eindruck? Also erstmal natürlich das Geografische, die vielen verschiedenen Städte. Aber dann würde ich einfach sagen, dass ich so viel gelernt habe. Also zum Beispiel viel offener auf Menschen zuzugehen. Man lernt so viele Leute kennen. Ich habe Pilgerer getroffen, die von Köln nach Schengen gepilgert sind. Ich habe einen New Yorker getroffen bei Dresden. Ich habe einen Spanier in Nürnberg getroffen. Aber wo hast du die getroffen? Wenn du so viel Auto gefahren bist, kannst du die doch nur dann in der Jugendherberge getroffen haben. Oder, ja, einmal in den Herbergen oder wenn ich in den Städten war, habe ich die einfach in der Bahn getroffen oder irgendwo auf einer Burg oder... Achso, du hast dein Auto dann abgestellt und hast schon genau. so ein Sightseeing zu Fuß gemacht oder bist genau. mit der Bahn gefahren. Genau, also. Stuttgart, München, ruhig und habe mir die ganzen Städte angeguckt und ja, genau, so war das. Und das war was ist die schönste Stadt, die du gesehen hast? Oder? Ah, das ist ganz schwierig. Also Amsterdam und Wien sind, glaube ich, die schönsten, fand ich. So, und in unserem Deutschland, was ist da das Schönste? In unserem Deutschland, ja, das ist auch sehr schwierig. München natürlich, ganz toll. Und Dresden. Also das muss ich sagen, die haben ja eigentlich am besten. Ja, Dresden ist spektakulär. Ja, fand ich auch. Und es sind auch ganz lustige Sachen passiert. Also zum Beispiel habe ich in Erfurt quasi, wäre ich fast geheiratet worden. Also da habe ich einen Inder getroffen, der hat mich angequatscht und das kam nachher raus, den bin ich auch nicht mehr so richtig losgeworden und das kam nachher raus, dass der eigentlich eine Aufenthaltsgenehmigung wollte und eigentlich eine deutsche Frau gesucht hat. Oh so je. Was. Ja, oder? Mann, da bist du ja in richtige Turbulenzen geraten. Ja, klar, das war manchmal gar nicht so ungefährlich. Hast du denn auch eine kleine Liebesaffäre gehabt, abgesehen von dem Inder? Ach, ja, natürlich. Ja, klar. erzähl uns. Das interessiert uns doch. Raus damit. Ja, das war eigentlich ganz am Ende sozusagen das Highlight der Tour. Und bei Dresden habe ich dann einen New Yorker kennengelernt, ausgerechnet einen New Yorker. Oh, ganz furchtbar. Und das war toll. Wir waren wandern und 3-4 Tage zusammen und das hat mich schon umgehauen. Und von dem habe ich dann meinen ersten Kuss gekriegt, auch das noch. Ach, guck. Naja. Dein erster Kuss in deinem Leben? Ja, genau. Ich wollte warten. Ich habe gesagt, bis der Richtige da ist. Und dann hat mich das so umgehauen. Und dann fährt sie, macht sie eine Tour und fährt nach Dresden genau. und trifft sie einen ja. New Yorker und genau. lässt sich von einem genau. New Yorker in Dresden so küssen. Ist das. So, genau ist, so ist Aileen. So ist das. Und ja. ich bin sicher, ich weiß jetzt, wo Aileen was die nächste Reise ist. Ja, das wäre, glaube ich, ganz schlecht, weil das ist eigentlich gar nicht gut und mein Herz ist gebrochen und ich werde nicht nach New York fahren. Ah. Wie lange hielt denn dann die Liebe? Wie lange war das hielt ja gar nicht. Wir waren nur ein paar Tage da zusammen. Na, immerhin. Und, ja, und dann habe ich gedacht, das kann alles klappen. So eine Entfernung ist kein Problem. Aber er hat das ein bisschen anders gesehen. Und gut, daraus ist dann leider nichts geworden. Aber der erste Kuss hat schon mal stattgefunden? Ja, genau. Ging es dann auch noch ein bisschen weiter? Nein, nicht viel. Nee, aber hätte sein können, eventuell. Ja, natürlich, klar. Aber, aber ist ein Anfang. Ja, auf jeden Fall. Also ich warte auf den richtigen und das war schon mal ein Anfang. Finde ich toll, wenn Leute sowas machen. Wenn Leute gerade so nach dem Abitur irgendwie so schräge Sachen machen. Ja, das war super. Finde ich toll. Absolut irre. Ich glaube, du hast jetzt Blut geleckt, dass du demnächst wieder irgendeine ungewöhnliche Reise wirst machen. Genau, ich studiere auch Geografie jetzt und also das ist total wichtig. Ich muss die Erde erkunden, ich muss alles sehen. Ich glaube, du bist nicht so ein Typ, der All-Inclusive bucht. Ja, irgendwo. Auf gar keinen Fall. Überhaupt nicht. Nein, ja. Man muss was machen. Genau. Hast du einen Traum schon, was demnächst mal anstehen sollte oder was du gerne machen würdest, reisemäßig? Ja, Norwegen. Ich bin Norwegen-Fan, das ist so das Nächste. Kann ich nur empfehlen. Glaube ich, ja, genau. Kann ich nur empfehlen. Das muss unbedingt sein. Tolles Land, aber schweineteuer. Ja, richtig. Muss ich ein bisschen sparen. Leider der Wermutstropfen bei Norwegen, dass es wirklich sehr teuer ist. Das stimmt, ja. Aber es ist ein tolles Land, tolle Leute und von der Natur ist es wirklich atemberaubend. Ja, ganz toll, ja. Und es ist auch nicht so ganz so weit, wenn du in den südlichen Teil von Norwegen fährst, ist das durchaus noch akzeptabel, mit dem Auto dahin zu fahren. Ja, ich war einmal in Oslo, also das mit der Fähre rüber, das ging eigentlich ganz gut. Genau, das ist dann auch sehr romantisch. Ja. Auf jeden Fall. Also, Eileen hat eine Riesenreise gemacht, ist zum ersten Mal in Dresden von einem New Yorker geküsst worden. Ja, genau. Also, das ist ja alles super. Und das Studium beginnt jetzt im Herbst? Ja, nächste Woche. Geografie und was noch? Deutsch auf Lehramt. Geografie, Deutsch auf Lehramt. Da kannst du hinterher deinen Kindern oder deinen Schülern viel erzählen, was die Tante Lehrerin alles da so erlebt hat. Ja, das mache ich dann. Danke für deinen Anruf. Nett, dass du angerufen hast. Tschüss. Tschüss. Morgen, ihr Lieben. Ja, morgen hätte Eileen auch anrufen können. Morgen heißt nämlich unser Thema verwirklichte Träume. Und ich möchte gerne mit euch reden über eure Träume, die ihr euch verwirklicht habt. Vielleicht ist etwas Berufliches. Ist es etwas Berufliches, das ihr erreicht habt, etwas ganz Besonderes? Vielleicht habt ihr eine große Reise gemacht, wie Eileen gerade gesagt hat. Oder vielleicht habt ihr euch einen materiellen Traum erfüllt. Habt euch ein Haus gebaut, eine Wohnung gekauft oder euch euer Traumauto nach langen Jahren des Sparens nun endlich gekauft. Oder vielleicht ist auch ein ausgefallener Liebestraum endlich in Erfüllung gegangen. Also verwirklichte Träume, das ist unser Thema morgen und ich bin sehr gespannt, was ihr mir von euren verwirklichten Träumen erzählen werdet. Ab 0 Uhr bitte morgen anrufen, 0800 220 5050 oder mailen rund um die Uhr domian@wdr.de. Hier ist Ilka, 32. Ja, vollkommen richtig. Ein Mann, der Ilka heißt. Ja, richtig. Der Redakteur hat schon vorhin ein bisschen Probleme gehabt, weil er hat gedacht, ich heiße Ilka, aber das ist ja eher die skandinavische weibliche Version. Also, und Ilka ist auch ein skandinavischer Name? Nein, das ist ein türkischer Name. Ein türkischer Name. Ja, es wird relativ moderner, deswegen assoziiert es nicht jeder gleich damit. Überhaupt nicht. Ja, ich bin auch ein bisschen Mischi-Maschi, weil mein Dad ist eigentlich Türke und meine Mom Deutsch, also. Okay. Multikulti on the road und ich hätte nie gedacht, dass ich hier anrufe, aber jetzt bin ich da. Jetzt bin ich gespannt, was dein Thema ist, Ilka. Folgendes, ich habe mich in eine Frau verliebt, die immer noch an ihrem Ex hängt. Mhm. Und als Vorab zur Geschichte, ich habe sie übers Internet kennengelernt. Wann war das? Alles vor knapp 2-3 Monaten. Mhm. Auf ein Internetportal, dessen Namen ich jetzt natürlich jetzt nicht nenne. Nee, muss man ja auch wichtig, nicht. Wichtig ist nur zu wissen, dass es zwei Sparten gibt. Es gibt einmal die Liebessuche und die Erotiksuche. Ja. Und als Mann zahlt man ja überall im Internet, habe ich mich natürlich für den Preis gleich bei beiden mal angemeldet. Ja. Ja. Und wie gesagt, dann habe ich sie als Vorschlag bekommen, als in dem Fall war es ein Liebesvorschlag. Ja. Und ich muss auch gestehen, dass ich sie wahrscheinlich selber nicht angesprochen hätte oder angeschrieben hätte. Ja. Das hat aber sie dann getan und wir hatten dann auch anregenden E-Mail-Kontakt und war soweit alles schön, also sympathisch dann auch und konnte man dann auch vorstellen, sie zu treffen, was dann auch stattgefunden hat. Und wir hatten danach dann auch ein wunderschönes Wochenende bei ihr, hatten auch gleich Sex, muss ich gleich dazu sagen. Ist sie denn weit von dir entfernt? 2 Stunden. Ah ja. Genau. Okay. Okay, die Wochen danach war es dann so der Fall, dass sie nach dem Wochenende also total Gas gegeben hat. Also die hat also gleich mir das Gefühl gegeben, sie hat sich jetzt in dem Moment total in mich verguckt. Ja, und mit E-Mails und Telefonaten und alles mögliche. Also total krass. Und ich war in dem Moment auch total erstmal überfordert, weil ich muss dazu sagen, sie ist dann auch noch eine alleinerziehende, geschiedene Frau mit Kind. Und es war alles too much und ich konnte gar nicht irgendwie meine Gefühle richtig ordnen, weil sie einfach so schnell Gas gegeben hat, weil liegt es daran, dass sie Witwe ist. Die stellen sich, glaube ich, immer schnell viel vor. Wie alt ist sie und wie alt ist das Kind? Also, sie ist zwar auch 32 und das Kind ist 4 Jahre alt. 4 Jahre alt. Und sie war 10 Jahre verheiratet. Ja. Und ja, hat sich dann scheiden lassen, weil es nicht mehr funktioniert hat. Ja. So, dann hat sie Gas gegeben, aber... Dann hat sie Gas gegeben, ja. Und in dem Moment, ich konnte gar nicht selber irgendwie realisieren oder für mich selber schauen, wie empfinde ich jetzt für sie in dem Moment, weil ich kam gar nicht dazu. Wir haben dann viel telefoniert, ich habe sie dann auch wieder getroffen und besucht und wir hatten wieder schöne Wochenenden. Und es war soweit eigentlich alles okay. Ja? Und dann gab es halt erstmal ein kleines Problem. Sie hat durch das, dass sie sich so viel hat vorstellen können und wahrscheinlich auch was Ernsteres wollte, hat sie mit ihrer Freundin auf dem Portal direkt meine Daten eingegeben als Suche und hat dann irgendwie rausgefunden, dass ich auch auf der Erotikebene dabei bin. Mhm, ja? Das hat sie dann im ersten Moment natürlich total schockiert und irritiert und natürlich war sie dann auch verletzt. Aber das habt ihr ausgeräumt. Halt nicht verstehen. Das habt ihr ausgeräumt. Das Problem jetzt bei der ganzen Geschichte ist, dass das genau in dem Zeitpunkt passiert ist, als ihr Ex vor der Tür stand und sie dann auch bombardiert hat. Ich muss dazu sagen, das ist jetzt nicht ihr Ex-Mann, sondern sie war da vor mir ein Jahr lang eine Geliebte von einem anderen Mann. So, und dieser Ex, nennen wir ihn einfach mal Ex, der ist jetzt wieder mit im Spiel. Richtig. Und bis heute im Spiel. Der ist bis heute im Spiel und genau der ist das Problem. Moment. Heißt das, dass sie kann sich nicht wirklich entscheiden zwischen dir und ihm? Richtig. Dann ist sie das Problem und nicht er. Ja, also sie ist total blockiert und überfordert mit der Situation. Ich muss dazu sagen, wie gesagt, sie war ein Jahr lang die Geliebte von dem Mann. Ja. Und es war für sie in der Zeit ihr Traummann. Also mit dem konnte sie sich Kinder vorstellen und Zukunft. Ja. Wer hat sich denn da von wem getrennt? Er? Von ihr oder sie? Von ihr? Sie hat dadurch, dass er einfach natürlich. Er hatte zwei Frauen, ja, die eine wahrscheinlich, um ihn beruflich irgendwie den Rücken zu stärken und sie wahrscheinlich dann auch immer zum Spaß. Also sie hat und sich irgendwann, geteilt. Ja, irgendwann mal hat sie genug davon gehabt. Okay, genau. So, jetzt, wie oft, nur, ich will nur mal so ein bisschen den Alltag verstehen. Wie oft triffst du sie? Zurzeit? Also zurzeit treffe ich sie gar nicht mehr. Gar nicht mehr? Telefoniert ihr miteinander? Ja, das ist... Das ist so, sie hat mir, es war alles so viel jetzt in der Zeit. Wer stand einfach vor der Tür? Nein, erstmal nur, telefoniert ihr miteinander? Habt ihr in den letzten zwei Wochen miteinander? Das letzte Mal habe ich mit ihr am Samstag telefoniert. Aha, so. Wie oft sieht sie diesen anderen Typ? Ja, der hat leider leichte stalker-technische Anzeichen, wie schon in deinem ersten Telefonat, ja. Also der steht oft bei ihr vor der Tür? Richtig, weil der wohnt in der gleichen Stadt, der telefoniert, der ruft sie 100 Mal an, der hat sich sogar währenddessen angerufen, wo ich bei ihr damals war. Bloß ich habe das gar nicht so richtig registriert, weil sie immer gleich abgelehnt hat. Fühlt sie sich denn von ihm belästigt oder ist sie wirklich emotional hin und her gerissen? Sie ist emotional hin und her gerissen. Es liegt auch daran, dass in dem Jahr, wo sie mit ihm zusammen war, viel auch passiert ist. Sie hatte eine Eileiterschwangerschaft. Er hat sie währenddessen als Arzt selber, muss ich jetzt auch nur dazu sagen, er ist Arzt, auch sitzen lassen in der Zeit. Und verbindet halt dann mit dem Mann viel Emotionen. Ja gut, also aber auch sehr eigentlich dann noch negative Emotionen. Was auch immer, mehr negativ. Was auch immer da gewesen ist, Fakt ist, dass sie jetzt ihm gegenüber nicht Nein sagt und dich irgendwie auch noch bei der Stange hält, oder wie? Oder hat sie zu dir klar gesagt, ich will mit dir nicht mehr? Nein, das hat sie nicht gesagt. Das hat sie nicht gesagt, das habe ich auch verstanden. Das hat sie nicht gesagt. Wie stellt sie sich denn jetzt die weitere Zukunft vor? Sie weiß momentan nicht, also sie kann ihre Gefühle nicht einordnen, weil einfach er die ganze Vergangenheit wieder aufgewühlt hat. Mhm. Bei mir hat sie sich vielleicht zu viel zu schnell vorgestellt. Ja. Und wie alt ist die junge Dame? 32 hast du, glaube ich. Ja, und sie hatte früher immer eher ältere Männer, ja. Und jetzt bin ich zum ersten Mal etwas jünger. So. Bin halt trotzdem ein bisschen weiter. Jetzt bist du in der klassischen Situation, dass da noch ein anderer Typ ist und der offensichtlich für sie in irgendeiner Weise, warum er interessant ist. Ja. Und du musst eine Position ergreifen. Das ist jetzt dein Bier. Du kannst das ja meine, nicht. Meine Position habe ich schon ergriffen. Ich habe ihr ist einfach so, dass seitdem ich mit ihr weniger Kontakt habe, merke ich einfach, wie stark meine Gefühle zu ihr sind. Ja, gut. Und das habe ich ihr alles gesagt. Also das überzeugt manchmal die andere Person nicht, indem man ihr sagt, wie stark die Gefühle sind. Das reicht manchmal nicht aus. Also die Frage ist jetzt: Es ist eine ganz schlichte Frage. Wie lange wirst du ihre Zerrissenheit mitmachen? Oder ihre angebliche Zerrissenheit? Ich weiß nicht, was da los ist. Vielleicht taktiert sie auch ein bisschen. und spielt mit euch beiden Männern. Ich weiß es nicht, ich kenne die Frau nicht. Wie lange willst du das mitmachen? Das ist da, das musst du dich fragen. Das ist immer die Grundfrage in solchen Konstellationen. Das kannst du nur bis zu einer gewissen Zeit mitmachen, sonst bist du der Hansel. Ja, das ist vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Mhm. Und das ist irgendwie auch so total turbulent, weil am Anfang war es eigentlich sie, wo mir hinterherlief und dann jetzt und auf einmal ist genau andersrum, weil ich einfach, ich hätte auch nie gedacht, dass ich für so eine Frau so Gefühle aufbauen könnte. Ja, weil umso tragischer für dich jetzt, dass sie sich mehr oder weniger ein bisschen zurückgezogen hat. Richtig, total. Hast du denn für dich irgendwie so eine Vorstellung, ein paar Monate noch und dann ist Schluss? Ich habe mir die Frage eigentlich noch gar nicht richtig gestellt, wie irgendwie einen zeitlichen Rahmen für mich selber. Ich glaube, das ist eine Gefühlssache, wann man merkt irgendwie. Ja, aber da muss man keinen Sinn. Nee, aber da muss man sich schon drüber im Klaren sein. Sonst es gibt Geschichten, die jahrelang so laufen, so komisch. Und ja, du siehst ja an ihr selber. Ich meine, sie hat ja mit dem immer noch eine Konkurrenz abgeschlossen. Genau. Und ich meine, wie muss man eine Frau noch verletzen? Genau. Damit sie sagt, nee, den will ich nie wieder sehen. Genau. So. Und dann musst du irgendwann auch an deinen eigenen Stolz denken und daran und selbst letztendlich an dich selbst denken, weil du zermürbst ja an so einer Situation. Ich weiß. Also, da gibt es natürlich keinen grundsätzlichen Ratschlag, dass man sagt, das muss man 4 Wochen dulden und dann muss Schluss sein. Das kann man nicht so sagen. Aber du musst dir im Klaren sein, dass du das nicht zu lange mit dir machen lassen darfst und dass du ihr das dann auch klar so sagen musst, dass die junge Frau sich verdammt nochmal irgendwann entscheiden soll. Mhm. Weiß der andere von dir? Ja, ne? Ich glaube, also er hat mich selber noch nie gesehen und ich weiß es nicht, ich glaube schon, weil so crazy, wie der drauf ist und manchmal einfach vor ihrer Tür steht. Hast du sie mal gefragt, ob sie ganz offen ihm alles erzählt von dir? Nee, habe ich sie noch nicht. Warum nicht? Du gehst so schonungsvoll mit ihr um. Wahrscheinlich. Ich habe den Eindruck. Weil sie hat mir eigentlich gesagt, dass sie immer abblockt, ja, und eigentlich ihm gegenüber gar keinen Kontakt will. Bloß ja, aber es ist ja offensichtlich doch ganz anders. Also, mach dir das klar für dich, Ilka, wie lange du es mitmachst und dann stell sie vor die Alternative. Entweder sie entscheidet sich oder du bist weg. Das ist zwar hart, aber da musst du es auch das ist immer der Klassiker in so einer Situation. Wenn man eine Drohung oder ein Ultimatum ausspricht, dann muss man sich auch dran halten. Sonst bist du eine Lachnummer. Sonst bist du eine Lachnummer. Da musst du sehr vorsichtig sein und die Worte wägen, was du sagst. Ja, klar, das ist ein schmaler Grad, da hast du vollkommen recht. Das ist ein schmaler Grad zu zeigen, dass es einem ernst ist und sich zum Affen zu machen. Und das ist klar, das weiß ich für mich selber auch. Ja. Und 10-mal zu sagen, dass du sie liebst, das musst du gar nicht machen. Das bringt überhaupt gar nichts. Nee, die wird schon wissen, dass du schon sehr interessiert bist. Das reicht schon aus. So, mein Lieber, damit muss ich dich jetzt alleine lassen. Ja, aber war schön, mit dir zu reden. Die Entscheidung kann dir kein Mensch auf der Welt abnehmen. Ich weiß. Alles Gute wünsche ich dir, Ilka. Danke, schönen Ciao. Abend noch. Tschüss. Tschüss. Und herzlich willkommen, Tim. Ja, hallo, Domian. Hallo Tim, 34. Grüß dich, hi. Hallo, um was geht's? Es geht darum, dass ich eigentlich nur sagen wollte, dass ich relativ einsam und auch klein bin und das ist wohl ein Problem in Deutschland, weil... Wie klein bist du, wenn ich fragen darf? Ich bin 1,60. Ja. Und versuche halt, also so privat und natürlich auch im Internet so Leute kennenzulernen und auch vor allen Dingen in Kontaktbörsen und krieg eigentlich häufig das Feedback so von Frauen, ja, du bist zu klein. Und da wird nicht gefragt irgendwie, weil die schreiben ja oft so als Beschreibung, ich suche einen Mann, der nett ist und der mich gut behandelt oder wie auch immer witzig ist und so intelligent. Aber wenn es auf die Größe... Verstehe, dann machen sie einen Rückzieher. Ja, also irgendwie finde ich das... Und das scheitert gleich daran, weil die das sofort sehen in meinem Profil, wie groß ich bin. Ja, ist auch gut, dass du ganz offen damit umgehst, sonst wäre das ja noch komplizierter, wenn du erstmal hinter den Berg halten würdest. Ja, genau. Das finde ich gut. Ja, Ich Einsamkeit ist das Thema dann, ne? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, es geht irgendwie auch nicht nur darum, sondern einfach, dass man halt oft hört, ja, es kommt so auf die inneren Werte an und dann kriegt man aber eher sowas mit, dass es daran schon scheitert. Ja. Ja. Weißt du, ich kann diesen Spruch auch mit diesen sogenannten inneren Werten, ich kann das nicht hören, weil in den meisten Fällen ist das Quatsch. Und du erlebst es am eigenen Leib jetzt. Ja, genau. Du kannst noch so ein netter Kerl sein, die Frauen wenden sich von dir ab, weil du, ein paar Zentimeter kleiner bist als die Norm. Ja, und ich ist nicht so, dass ich noch nie eine Beziehung hatte oder so, aber ich merke das schon, dass es einfach schwierig ist, dass man dann auch komisch angeschaut wird in der Beziehung. Lass mich mal fragen, 1,60 Meter, bist du ein kleinwüchsiger Mann, was man so der kleinwüchsig versteht? Eigentlich gar nicht. Also ich bin nicht gebürtig aus Deutschland und deswegen halt ein bisschen also kleiner, aber eigentlich sehe ich relativ normal aus, sag ich mal. Ja. Und auch nicht jetzt irgendwie, ja, also jetzt von den Proportionen her irgendwie so. Ja, einfach halt nur ein kleiner Mann. Genau. Und ja. Du sagst, du hattest schon schon Beziehungen, mehrere, über längeren Zeitraum? Ja, ja, auch schon. Und waren das Frauen in deiner Größe oder größer? Ja, unterschiedlich. Also die letzte war 1,70 groß. 1,70? Ja, da wird man dann schon angeschaut, auch von anderen. Und das war ihr dann auch irgendwie unangenehm. Wie lange warst du mit der Frau zusammen? 3 Jahre. Doch, immerhin. Ja, ich meine, es ist jetzt nicht so, als wäre ich jetzt irgendwie... Also jetzt nicht so schlimm anzusehen oder irgendwie oder blöd oder so, aber ich will nur sagen, irgendwie so ein bisschen eine Lanze brechen für die kleinen Männer da draußen, ja. Und die anderen Leute, die ständig starren, weil das kriege ich irgendwie häufig mit. Und das muss ja auch wirklich nicht sein. Ja, das ist wirklich grauselig, dass das heutzutage immer noch so ist. Ja. Aber letztendlich wundert es mich nicht, dass wir heute ja in einer so genormten und gelackten Welt leben. Mhm. Alles muss in einer bestimmten Form sein und schön sein und die Männer müssen so groß sein und so Muskeln haben, die Frauen so, dass alles, was dann außerhalb der Norm ist, guckt man dann herablassend an. Ja, irgendwie, also ich krieg das mit, also es wird ja auch immer so gesagt, wir sind so Multikulti und es ist ja schwarz und weiß und zusammen und alles Mögliche, aber wenn es dann geht um klein und groß, da wird, glaube ich, immer noch irgendwie komisch geschaut und das verstehe ich einfach nicht, weil ich meine, so Frauen, die Beschützer brauchen oder so, das ist doch nicht mehr, oder? Ich meine, das ist doch nicht mehr aktuell. Das sagst du. Ich weiß es nicht. Naja. Was machst du beruflich, Tim? Ich bin in der Computerbranche. Also, ist das denn so im Berufsleben auch so, dass die Leute eher so ein bisschen stutzig sind, wenn sie dich sehen? Oder erlebst du das nur so im Mann-Frau-Verhältnis? Ja, also ich glaube so... So im Zwischenmenschlichen werde ich vielleicht nicht so ganz ernst genommen, weil das ist dann eher so der Niedliche, so weißt du, Niedlichkeitsfaktor. Was einen auf die Nerven geht sicher, ne? Ja, also irgendwie, der ist aber süß und das kann ich eigentlich auch nicht mehr hören, aber das ist nicht unbedingt negativ, das ist halt nur ein bisschen nervig, aber vor allen Dingen bei Frauen ist es häufiger so, dass man da nicht so wirklich ernst genommen wird, glaube ich. Also du wolltest eine Lanze brechen für die kleineren Männer. Genau. Ich glaube, das ist dir sehr gut gelungen. Die Sendung ist nämlich jetzt gleich rum, Tim. Ja, ist kein Problem. Ich freue mich, dass ich dran gekommen bin. Ich wünsche dir von Herzen eine tolle Frau und recht bald vor allen Dingen. Okay, danke. Tschüss. Ciao. In der Technik Uwe Petersen, Nami Strack und morgen heißt unser Thema Verwirklichte Träume. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Was sind eure verwirklichten Träume? Um 1 sind wir wieder da. Schöne Nacht.